Meine Damen und Herren, ich heiße Sie willkommen zu einem neuen Niemandsland. Es ist die vorletzte Sendung im alten Jahr 2023. Es ist Montag, der 11. Dezember 2023. Niemandsland. Und ich möchte diese Sendung mit Musik beginnen, mit viel Musik. Denn die Musik des Jahres steht mittlerweile fest. Das Rolling Stones Album Nummer 1 in der deutschen Jahreschart. So vermeldet der Spiegel in seiner Homepage. Das generationenübergreifende Duett von Apache 207 und Udo Lindenberg, Komet, ist laut GfK Entertainment der Hit des Jahres. Bei den Alben liegen die Rolling Stones in der Jahresauswertung vor Depeche Mode. Das Rekord-Nummer-1-Lied Komet von Udo Lindenberg und Apache 207 ist erwartungsgemäß zum Hit des Jahres gekürt worden. GfK Entertainment als Ermittler der offiziellen deutschen Charts veröffentlichte am Freitagnachmittag in Baden-Baden die Jahrescharts. Ey, das ist Wahnsinn, total geflasht, wurde Lindenberg, der ist mittlerweile 77 Jahre alt, in einer Mitteilung zitiert. Der Song wurde allein in Deutschland über 275 Millionen Mal gestreamt. Mit 21 Nummer 1 Wochen ist es der am häufigsten an der Spitze der offiziellen deutschen Charts platzierte Song. Auf den folgenden Plätzen liegen Flowers von Miley Cyrus und das Duo Iliva featuring Mero mit Sie weiß. Mit insgesamt 6 Songs hat Iliva so viele Titel in der Jahresendauswertung wie kein anderer Act, schreibt die GfK. 26 Tracks von weiblichen Acts schafften es unter die erfolgreichsten 100 des Jahres. Im Vorjahr waren es nur 13. Yeah. 51 aller platzierten Lieder stammen von deutschen respektive deutschsprachigen Acts. 2022 waren es 42, gewesen davor 39. Die Hitliste hier: Nummer 1 Komet von Udo Lindenberg, Nummer 2 Flowers von Miley Cyrus, Nummer 3 Sie weiß von Iliva featuring Mero, Nummer 4 Wildberry Lilith von Nina Chuba, I'm Good Blue, Nummer 5 von David Guetta, Zukunft Pink von Peter Fox auf Nummer 6, Nachts Wach von Mixu, MacLeod und Mako, Nummer 7, 9 bis 9 von Sira, Tabu von Jung Juri und Dem Juri, Nummer 10 Another Love von Tom Odell. Das Album des Jahres kommt mit Hackney Diamonds von den Rolling Stones. Mick Jagger nahm einen Nummer 1 Award entgegen und sagte der Mitteilung zufolge: Thank you Germany, what a way to end the year. Auch Ron Wood und Keith Richards bedankten sich bei den deutschen Fans. Erst Ende Oktober kam das neue Album der Rolling Stones auf den Markt, steht aber laut GfK bereits kurz vor Erreichen des Platin-Status. Auf Platz 2 und 3 der Albenjahrescharts kommen Depeche Mode mit Memento Mori und Metallica mit 72 oder 72 Seasons. Die beliebtesten nationalen Platten der vergangenen 12 Monate kommen von Apache 207, Gartenstadt und Herbert Grönemeyer, Das ist los, Rang 6. Wie in den Vorjahren belegen deutsche und deutschsprachige Acts fast 2/3 der 100 Top-Positionen. Taylor Swift kommt mit der Taylor's Version ihres Albums 1989 auf den 5. Platz. Außerdem bringt der US-Superstar so viele Alben wie niemand sonst in der Top 100 unter. 7. Ja, live from Wreckett, New York City, die Rolling Stones. Wirklich Greise, die sich mit jugendlichem Elan auf der Bühne bewegen. Und eine faszinierende, kreischende Lady Gaga. Sweet Sounds of Heaven aus dem Album Hackney Diamonds. Bleiben wir beim nächsten Hit des Jahres im heutigen Niemandsland. Udo Lindenberg und Apache. Komet. Gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auch nochmal sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Lass uns nochmal aufdrehen. Nimm aus dem Club das Glas mit. Konfetti liegt auf den Straßen. Trage mit Stolz die Fahne. Ex den allerletzten Schluck. Wo sind die letzten Tage? Frag ich den Taxifahrer. Und er fragt mich, was ich will nicht einschlafen. Ich will ein Fußabdruck von mir stärker als die Zeit. Und ich sage dir, kein anderer Fuß passt da noch rein. Also bitte setz mich nicht zu Hause ab allein. Sie soll sehen. Ja, wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich für immer leb. Lass uns nochmal aufdrehen. Und wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt. Vielleicht tut es weh, doch will auf Nummer sicher gehen, dass ich nochmal aufdrehen, lass uns nochmal aufdrehen. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Geschworenen befinden den Angeklagten für schuldig des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tatmehrheit mit gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Diebstahl. Der Angeklagte wird verurteilt zu Hausarrest. Es wird ihm überlassen, wo er diesen verbringt. Landgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 267. Die Kriege nach dem Krieg, fünfter Teil. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. Für die aus der Gesellschaft ausgeschlossenen Menschen dauerte der Krieg in den gesamten 40er Jahren in Gestalt jener institutionalisierten Unterdrückung und Diskriminierung fort, durch die sich das Regime festigte. Von der ideologischen Mobilisierung des frankistischen Systems wurden sämtliche Lebensbereiche erfasst. Die Arbeitswelt ebenso wie die Bildungsinstitutionen, aber auch die Rechtsprechung, die Wirtschaft, die Kultur, ja sogar die Ordnung des Alltagslebens und des gesamten öffentlichen Raums. In all diesen Bereichen war das Regime aktiv darum bemüht, die Spanier und Spanierinnen gemäß seinem dualistischen Weltbild rigoros in Sieger und Besiegte einzuteilen. Selbst die Geschichte wurde als Waffe der Ausgrenzung instrumentalisiert. Um seine Gewaltherrschaft zu rechtfertigen, machte sich Franco eine ultrakonservative Deutung der spanischen Geschichte zu eigen, die bereits zu Zeiten der Republik in Frage gestellt worden war. Er schuf den repressiven Mythos einer monolithischen spanischen Nation, die sich angeblich im 15. Jahrhundert unter den katholischen Königen herausgebildet hatte und dank ihrer, vom katholischen Integralismus garantierten, hierarchischen Gliederung und kulturellen Homogenität zu imperialer Größe aufgestiegen war. Obwohl dieses Imperium untergegangen war, fiel dem vom Franco geführten spanischen Mutterland angeblich die Aufgabe zu, ein Bollwerk gegen jene Sünden der Moderne zu errichten, für die die Republik stand. Aufklärung, Freidenkertum, die Nivellierung der historischen Gesellschaftsordnung und die Duldung kultureller Verschiedenheit oder Heterogenität. Musik. Das Regime etablierte die Causa General, eine Art Unwahrheits- und Nichtversöhnungskommission, die überall in Spanien Tribunale veranstaltete und die Bevölkerung dazu anhielt, rote Verbrechen zur Anzeige zu bringen. Diejenigen, die Angehörige oder Freunde verloren hatten, etwa bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen, zu denen es nach dem Militärputsch vom Juni 1936 gekommen war, verschafften sich durch ihre Aussage vor Gericht möglicherweise eine gewisse Genugtuung und konnten so das Erlebte eher verarbeiten. Aber das Fehlen schlüssiger Beweise oder die gelegentliche Fälschung von Beweismaterial und die Anstiftung zur Denunziation zeigten deutlich, dass es bei den Gerichtsverfahren hauptsächlich um die Legitimierung und Stabilisierung des Regimes durch eine strikt dualistische Interpretation des Bürgerkriegs ging. Die Causa General sollte also vor allem den Eindruck erwecken, dass ausschließlich die Republikaner Gräueltaten begangen hatten und ebenso ausschließlich Franco-Anhänger Opfer dieser Untaten geworden waren. Den aufgrund von Denunziationen festgenommenen Bürgern wurde also von einem System der Prozess gemacht, in dem das Gesetz selbst ein wesentliches Instrument der Repression war. Bis 1963 wurden alle Angeklagten, die als Gegner des frankistischen Systems galten, vor Militärgerichte gebracht. Daneben gab es weiterhin eine zivile Justiz, die die Repressionspolitik des Regimes unterstützte. Doch auch diese Gerichtshöfe wurden von Militärrichtern geleitet. Ihre Kompetenzen wurden zudem durch zahlreiche Sondergerichte beschnitten, die ebenfalls eine vorwiegend repressive Funktion erfüllten. Am bekanntesten ist in diesem Zusammenhang wohl das Tribunal zur Ausrottung der Freimaurerei und des Kommunismus 1940 geworden. Überdies wurde 1939 das Gesetz über die politische Verantwortlichkeit, Ley de Responsabilidad des Politikers, rückwirkend ab Oktober 1934 erlassen. Ein Gesetz, das zum Inbegriff der verfälschten Rechtsprechung und der Rachsucht des Franco-Regimes geworden ist. Es erlaubte, die Beklagten und ihre Familien durch Bußgelder und Enteignungen ökonomisch zu strafen. Wer von einem Militärgericht für schuldig befunden worden war, wurde automatisch an die für die Feststellung der politischen Verantwortlichkeiten zuständigen Gerichte überstellt. Viele, die sich vor solchen Gerichtshöfen verantworten mussten, wurden jedoch nicht etwa wegen irgendwelcher Vergehen belangt, sondern für das, was sie unterlassen hatten. Das heißt, weil sie den Militärputsch nicht aktiv unterstützt hatten. Zwischen 1939 und 1945 wurden gegen 500.000 Menschen Verfahren wegen politischer Verantwortlichkeit angestrengt. Obwohl es in Zehntausenden dieser Verfahren, meist wegen Überlastung der zuständigen Behörden und Personalmangel, niemals zu einem Urteilsspruch kam, dürften sie dennoch nicht ihren repressiven Zweck bei den Betroffenen verfehlt haben. Aber auch andere Gesetze der Frankisten ruinierten ganze Existenzen. Eine der schlimmsten, wenn auch nur selten erwähnten dieser traumatisierenden Maßnahmen, war die Aussetzung des republikanischen Scheidungs- und Eherechts, die sogar dazu führte, dass Kinder plötzlich illegitim waren. Nicht nur wurden Scheidungen nachträglich aufgehoben, auch Menschen, die lediglich standesamtlich geheiratet hatten, wurden jetzt dazu verpflichtet, noch einmal kirchlich zu heiraten, damit ihr ehelicher Status anerkannt wurde. Doch die Priester weigerten sich häufig, solche Trauungen zu vollziehen, wenn sie die politischen oder ethischen Grundsätze einer der beiden Parteien missbilligten. Die Geistlichen leisteten dem Staat also auf diesem Feld, aber auch in anderen Bereichen wichtige Dienste bei der Durchsetzung der gewünschten gesellschaftlichen Disziplin in den Jahren nach dem Bürgerkrieg. Auch darin zeigte sich das enge Bündnis zwischen Kirche und Staat, das für die politische Legitimierung des Frankismus von so entscheidender Bedeutung war. Ein wesentliches Element dieses Arrangements bestand darin, dass die Priester manche Gemeindemitglieder bei den Behörden anzeigten und auf diese Weise zahllose Rote vor die Staatstribunale brachten. In der spanischen Nachkriegszeit war Denunziation eines der wichtigsten Mittel zur Inhaftierung und Verurteilung republikanischer Bürger. Dabei waren die Priester nicht die einzigen Denunzianten. Auch die Normalbürger Spaniens ließen sich vom Regime zu Zehntausenden zur Denunziation verführen, sei es aus politischer Überzeugung, aus sozialer Voreingenommenheit, aus Opportunismus oder aus Angst. Sie denunzierten ihre Nachbarn und Bekannten, ja sogar Familienangehörige, und brauchten ihre Anschuldigungen nicht einmal durch Beweise zu erhärten. Obwohl das Regime selbst dazu angestiftet hatte, entstand infolge der Denunziation ein dichtes Netz von Komplizen und Kollaborateuren. Mit anderen Worten, das Werk des Frankismus zu legitimieren und die von ihm angestrebte rücksichtslose Gemeinschaft zu etablieren, griff tief in das Gefüge der spanischen Gesellschaft ein. Natürlich geschah dies auch auf anderen Wegen, etwa durch die täglichen Schikanen, die den Besiegten vor Augen führen sollten, wer jetzt die Macht ausübte und was sie sich durch ihre Niederlage eingehandelt hatten. Dies war etwa der Fall, wenn ein roter Vater mit der Mütze in der Hand Nachbarn aufsuchen musste, die gute Beziehungen zum Regime unterhielten, um Hilfe für ein krankes Kind zu erbitten. Diese Formen der Interaktion waren typisch für die Art und Weise, wie Machtverhältnisse zementiert und lokale und damit zugleich nationale Hierarchien wiederhergestellt wurden. Doch unmittelbar nach dem Bürgerkrieg war Spanien vor allem eine gesellschaftlich zutiefst gespaltene Welt. Neben bitterster Armut und weit verbreitetem Terror gab es Zonen der Ruhe, Sicherheit und Ordnung. Auf der einen Seite wurden zahllose republikanische Frauen auf dem Land von den Siegern kahlgeschoren und gezwungen, Rizinusöl zu trinken, nicht selten auch mit ihren Kindern in Viehwagen quer durch Spanien transportiert oder sogar auf Polizeirevieren vergewaltigt. In der Welt des südspanischen Landadels und der betuchten Mittelschicht im konservativen Kernland hingegen waren die Frauen glücklich darüber, dass sie sich wieder in ihrem unbeschwerten familiären Umfeld einrichten und an den neu auflebenden katholischen Zeremonien in der Öffentlichkeit teilnehmen konnten. Und so konnte sich eine Frau, die damals der konservativen katholischen Partei CEDA nahegestanden hatte, noch Jahrzehnte später zu der Behauptung versteigen: Es fehlten die Freiheiten, aber logischerweise waren wir, die wir ein organisiertes Leben führten, professionell und sahen darum die Dinge aus einer anderen, persönlicheren Perspektive. Wir waren ruhig und zufrieden. Die Besiegten dagegen konnten sich so gut wie nie in gesicherte private Verhältnisse zurückziehen. Zu der Bedrohung im öffentlichen Raum, wo die Phalangisten ihnen dubios erscheinende Passanten oft genug zur Entbietung des Faschistengrußes nötigten, kam noch hinzu, dass auch die eigenen vier Wände keinen Schutz mehr boten. Allerdings hielt sich ohnehin kaum jemand in diesen vier Wänden auf, denn nach einem langen Arbeitstag mussten viele Frauen noch inhaftierte Familienangehörige besuchen oder das Lebensnotwendige beschaffen, häufig auf dem Schwarzmarkt, für dessen Betreiben der mittellosen Stadtbevölkerung wiederum Strafe drohte. Und wenn die Frauen doch einmal daheim waren, wurden sie dort immer häufiger von staatlichen Abgesandten aufgesucht, etwa den Frauen der Phalange, die sich als Gegenleistung für die bescheidenen Hilfsdienste, die sie leisteten, das Recht herausnahmen, die Unterlegenen moralisch zu überwachen und zur Reue anzuhalten. Diese mit brutalen Mitteln durchgesetzte nationale Gemeinschaft Spaniens währte mehrere Jahre. Seit 1945 nahm die Zahl der Morde zwar deutlich ab, wahrscheinlich weil Franco es für geboten hielt, nach der Niederlage der Achsenmächte eine Taktik der Zurückhaltung zu verfolgen. Aber noch wichtiger, der Terror hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die gewünschte Wirkung gezeigt. Als die Alliierten Spanien von den Hilfszahlungen des Marshallplans zum Wiederaufbau Europas ausschlossen, um Franco für die Unterstützung der Achsenmächte zu bestrafen, hatten darunter zugleich die Verlierer des Bürgerkriegs erheblich zu leiden. Denn wie Juan Negrín, der ebenso intelligente wie weitsichtige Premierminister aus republikanischen Tagen, der jetzt im Exil lebte, überzeugend verlauten ließ, hätte die Einbeziehung Spaniens in den Marshallplan die schmerzlichsten Folgen von Francos repressiver Politik durchaus abzumildern, vielleicht sogar zu unterminieren vermocht. Die spätere Entwicklung hat die Richtigkeit dieser Annahme bestätigt. Die Handels- und Hilfsabkommen, die Spanien in den 50er Jahren mit den USA abschloss, fast ein eigener spanischer Marshallplan, erhöhten deutlich die Mobilität der Arbeitskräfte und brachen die verkrusteten gesellschaftlichen Strukturen der Dörfer und Provinzstädte auf. Vor allem junge Leute aus dem Land der roten Besiegten ließen die Vergangenheit hinter sich und zogen in die wachsenden Städte als neue Arbeitskräfte in der dort aufblühenden Industrie. Und so bedeutete der Exodus der Armen, der in diesen Jahren stattfand, schließlich die Lösung für die aus der Armut entstandenen Strukturprobleme des ländlichen Südens. Schon in den 30er Jahren hatten diese Probleme im Mittelpunkt von Spaniens sozialen Konflikten gestanden, zu deren Überwindung die Republik vor allem auf egalitäre Reformen gesetzt hatte. Die relative Anonymität, die in den späten 50er, frühen 60er Jahren das Leben in den spanischen Großstädten bot, gewährleistete zwar ein gewisses Maß an Freiheit, schützte aber nicht vor ökonomischer Ausbeutung. Freilich hatten die Besiegten in den Großstädten ebenso wenig zu melden wie in den Dörfern des ländlichen Spanien. Denn solange das Franco-Regime fortdauerte, gab es keine nationalen Symbole, keine öffentliche Diskussion, in denen ihre Erfahrungen Geltung fanden. Die Besiegten hatten kein Spiegelbild, sie waren im öffentlichen Raum nicht vertreten. Die Namen der frankistischen Toten waren unter der Überschrift »Caídos por Dios y por España«, den für Gott und Spanien Gefallenen, auf Kriegerdenkmalen und Kirchenwänden eingemeißelt. Die republikanischen Toten hingegen wurden niemals öffentlich betrauert. Den Besiegten blieb häufig keine andere Wahl, als sich zu Komplizen dieser Verdrängung zu machen. Frauen verheimlichten ihren Kindern den gewaltsamen Tod des Vaters, um sie vor körperlichem oder seelischem Schaden zu schützen. Überall in Spanien kursierten in den Dörfern geheime Listen mit den Namen der Toten. Frauen prägten sich die Stelle ein, wo ihre Brüder ermordet worden waren, ohne je mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Dieses Stillschweigen um ruhelose Gräber führte unausweichlich zu einer verheerenden Spaltung zwischen öffentlicher und privater Erinnerung. Und selbst nach dem Ende des Franco-Regimes sollte diese Spaltung noch viele Jahre fortdauern. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 267, eine Niemandslandproduktion, 2023. Literaturangabe. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham in der deutschen Übersetzung von Susanne Lenz. Das Buch ist im Philipp Reclam Verlag Junior Stuttgart 2003 erschienen. Presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Dedi Niemandsland. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. Das viele ausgehen und das wunderschöne aussehen. Regelmäßig viel zu viel. Am Ende dieser Straße liegt das Exil. Es gibt nichts zu reden, noch mehr ins Glas gehen. Immer dieselbe Musik, ein Schnaps aufs Haus, das steigert den Profit. Die Gesichter sind bekannt, die Texte an der Wand sind alle von uns. Kalaschnikow schießt dir in den Kopf. Kalaschnikow schießt dir in den Kopf. Kalaschnikow. ist die Schaltpause 17. Genozid gegen Genozid. Wir werden ihm die Scheiße aus den Knochen bomben. Sagt ihr mit Tod, halt! Kinder? Warum sind die Kinder unter den Opfern? Schauen Sie doch mal. Ich sehe keine Kinder. Ich sehe doch keine Teufel. Also schaffen wir besser heute als morgen möglichst viele von Ihnen aus der Welt. Komm, gib mir dein Tornister. Dann trägst du meine Leistung. Wir müssen sie töten, solange sie noch meine Kraft. Wir müssen sie vernichten, bevor sie uns vernichten können. Gegenseitige Ausrottungsbekundungen. Für jedes Opfer auf unserer Seite töten wir 20 von ihnen. Nein, besser 50. Also los, lass die Flammenwerfer an die Männer ausgehen. Diese Dreckschweine sollen das schön klar haben. Liebliche Jungfrauen erwarten dich, oh du Magdeburger Gottes. Sie werden dir das Paradies offenbaren. Ja, Allah belohnt seine Soldaten, die für den einzig richtigen Glauben kämpfen. Also geht hin und tötet die Ungläubigen, wenn ihr sie trefft. Beim Treffen der Außenminister bekundete man sich der gegenseitigen Vernichtungsabsichten. Vergeben, wenn du in den Heiligen Krieg ziehst, mein Sohn. Ach, diese Dreckschweine von der Hamas setzen Kinder mit Sprengstoffgürtel. Ah, Israel benutzt weißen Phosphor. Los, schick die Jungs rein. Lasst Flammenwerfer an die Männer austeilen. Und dann rein in diese Scheißtunnel. Ach, das ist Stahlstrahl. Heute machen wir das mit Robotern und dann die Gasverströmung. Für Gott und Vaterland, für Gott und Vaterland. Dass ich nicht lache. Ich mach das für Geld, Sie Dummkopf. $200 am Tag, verstehen Sie? Plus Frontzulage. Der Blackwater-Söldner spuckt in den Schützengraben und starrt auf seinen Monitor. Oben im Himmel kreisen Krähen. Die Luft schmeckt nach Blut und Metall. Achtung, Achtung Drohnenanflug! Historische Schaltkreise 17. Willkommen in der Welt der gegenseitigen Vernichtung. Herr Ministerpräsident, der spanische Botschafter ist da. So, so. Ach, dieser Hurensohn soll sich verpissen. Gebt ihm einen Arschtritt und setzt ihn vor die Tür. Der soll zu seinen Scheißfreunden von der Hamas abhauen. Klar. Historische Schaltkreise 17. Bombardiert Katar. Da sitzen diese verfickten Hamas-Führer im Palast von diesem Schweinescheiß. Legt diese Scheiß-Soha in Schweinescheiße. Bomb this fucking Katar. Ja. Bomb into hell. Ja, was hatten die denn gedacht? Jetzt wird gejammert. Bringen mal soeben 1400 Israelis um und wundern sich, dass der beschissene Gazastreifen gerade gebaut wird. Die israelische Armee rückt mit gigantischen Planierraupen am Stadtrand von Gaza Stadt vor. Alles wird buchstäblich plattgewalzt. Häuser, Obstgärten, versteckte Sprengladungen, Haustiere, die nicht schnell genug fliehen. Häuser, Obstgärten, versteckte Sprengladungen, Haustiere, die nicht schnell genug fliehen. Das ist die einmalige Gelegenheit. Ganzen Gazastreifen Araber-frei, verstehen Sie? Sagen Sie das Ihrem Radio hören. Eine Art gigantische Sicherheitszone für uns. From the river to the sea. Aber andersrum. From the sea to the river. Für uns. Das ist Gottes Wille. Er hat es mir im Traum offenbart. Free Palestine from Palestinians. Es ist unser Land. Der Herrgott hat es uns vor Jahrtausenden gegeben. Historische Schaltkreise. Das Kreuzfahrerheer vor Jerusalem. Gott hat uns hierher geschickt. Die heilige Stadt ist unser. Errichtet eine Kirche zum Ruhme des Herrn. Messerattacke. Messerattacke. Messerattacke. Messerattacke. Messerattacke. Messerattacke. Messerattacke. Stech die Ungläubigen ab! Stech die Ungläubigen ab! Stech die Ungläubigen ab! Blutkirmes als Live-Show from the river to the sea. Kinder, Kinder! Der Soldat sieht den CNN-Journalisten mit einer Mischung aus Mitleid und Verachtung an. Jeden von denen, den wir heute nicht unschädlich machen, haben wir in ein paar Jahren mit Sprengstoffgürtel und Schlachtermesser vor unserer Haustür stehen. Also hören Sie auf mit diesem Kindermitleidscheißgetour. Also hören Sie auf mit diesem Kindermitleidscheißgetour. Historische Schaltkreise 17. Genozid. Es ist heiß in Gaza. Gut, dass es geregnet hat, sagt einer der Kameraleute. Dann kommt nicht so viel Staub auf die Linse. Die Journalisten warten am Rand des Kibbutz Be'eri, so nah an Gaza, dass die Kinder früher hier davon träumten, dass Terroristen sie in ihren Schlafzimmern überfielen, bis sie es taten, 108 Menschen massakrierten, sich dabei filmten und selbst Haustiere quälten. Jetzt ist Be'eri ein Stützpunkt der israelischen Armee. Und wieder wird gekämpft in Gaza. Die erste Feuerpause ist vorbei. Doron Spielmann kommt und schüttelt Hände. Er trägt ein Sturmgewehr um den Hals und eine Dose Pepsi in der Hand. Spielmann ist der Pressesprecher, der die Tour begleiten wird. Er erzählt, was heute passieren kann. Bomben, Scharfschützen, Raketen, Sprengfallen, Beschuss. Die Journalisten sind still. Drei israelische Soldaten werden an diesem Tag getötet, zwei verletzt. Schalika ist wie Spielmann Pressesprecher der Armee. Er ist vor allem zuständig für die deutschen Journalisten und Politiker. Er hat Annalena Baerbock in Israel herumgeführt. Er ist täglich im Fernsehen. Heute Morgen hat er mit der Luftwaffe in Tel Aviv gesprochen, Kaffee getrunken. Jetzt fährt er zum Ort eines Massakers, an dem Kindern der Kopf abgeschnitten wurde. Kaum ein Krieg wird von den Medien so genau untersucht wie dieser. Bei kaum einem gibt es so unterschiedliche Interpretationen, sind die Meinungen so hart und kompromisslos. Auch Schalika kämpft. Sein Job ist es, immer wieder die Geschichte zu erzählen, die den Angriff auf Gaza rechtfertigt, die Zerstörung zu zeigen. Es gibt dafür die Leichen in den Kühlcontainern. Es gibt den schlimmen Film, wie sie ihn nennen, auf dem eine alte Frau im Rollstuhl erschossen wird und ihr Wimmern zu hören ist, auf dem ein Mann mit einer Gartenhacke erschlagen wird und die Leichenberge der Kinder zu sehen sind. Es gibt die Mappe mit den schlimmen Bildern, mit den Menschen, die zu Kohle verbrannt sind. Die Bilder aus Israel und Gaza entscheiden auch über diesen Krieg. Was die Fernsehsender schicken, beeinflusst Entscheidungen über Flugzeugträger im Mittelmeer, über Blutkonserven aus Deutschland, über Stimmen im Sicherheitsrat. Die Bilder aus dem Schifferkrankenhaus mit den sterbenden Neugeborenen stehen gegen die Bilder der verbrannten Kinderleichen. Bilder von Babys gegen Bilder von Babys. So entstehen zersplitterte Realitäten, rivalisierende Narrative. Menschen im selben Raum sehen unterschiedliche Versionen desselben Krieges. Jeder versucht, die Aufmerksamkeit auf das eigene Leiden zu richten, um internationale Sympathie und Unterstützung zu gewinnen. In palästinensischen Schulbüchern wird noch das Münchner Olympia-Attentat auf Juden verharmlost, werden Terroristen als Helden präsentiert. In israelischen Schulbüchern kommt die Nakba, die Flucht und Vertreibung von etwa 700.000 arabischen Palästinensern, nicht vor. Nur wenige sind bereit, sich in die Lage des anderen zu versetzen. Und jede Verzerrung, jeder Fehler wird augenblicklich in weltweitem Maßstab vergrößert, wie unter einem Brennglas. Historische Schaltkreise 17. Genozid. Dabei ist Israel in einem Konflikt. Das Kriegskabinett will die Hamas vernichten. Aber der Preis wird immer höher. Mit jedem Zivilisten, der getötet wird, mit jedem Kind, das umkommt. Die israelische Armee hat den Anspruch, sich an die Regeln des Krieges zu halten. Das Selbstverteidigungsrecht Israels gilt, solange Raketen aus Gaza kommen und die Hamas und der islamische Dschihad nicht alle Geiseln freilassen. Aber das humanitäre Völkerrecht gebietet auch, dass die Opfer im Verhältnis stehen müssen zum militärischen Gewinn. Der Schaden an den Zivilisten muss möglichst gering sein. Nur, was heißt das genau, möglichst gering? Ja, aber lohnt sein Soldat. für den einzig richtigen Glauben kämpfen. Es ist hier im Osten des Landes eine stille Welt. Selbst die Hunde sind leise. Man hört keine Vögel, kein Geschrei. Man fährt durch ein Land, das viele Menschen als Gefängnis begreifen, halb so groß wie Hamburg. 2,3 Millionen Menschen leben dort, fast die Hälfte von ihnen Kinder. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung ist auf der Flucht. Nur Sand, Geröll, ein ausgetrocknetes Flussbett und Fahrzeugspuren lassen sich vom Humvee aus erkennen. Sie machen sich hier Straßen selbst, sagt einer der Tourbegleiter. Wind fährt den Passagieren ins Gesicht. Der Mann von Sky News versucht einen Aufsager und bricht ab. Der Konvoi quält sich die Sandstraße hoch, vorbei an einem IDF D9, dem Monster, wie sie es hier nennen, einer der großen, vergitterten Planierraupen, die bei Militäreinsätzen voranfahren, weil der gepanzerte Raumschild die Sprengsätze am besten abhält. In der Ferne ragt ein riesiger Kiesberg empor, schwarze Erde. Kein Baum wächst hier, nur ein bisschen Gras, sonst nichts. Hinter dem Wadi Gaza, den zerschossenen Gebäuden von Juhor al-Dik, hält der Konvoi vor einem zerstörten gelben Haus. Okashis Männer springen ab, sichern das Gebiet. Vorsichtig steigen sie über den Grund. Etwas detoniert in der Nähe. Der Journalist vom Guardian sagt, das war nah. Der Inhalt des gelben Hauses liegt in Haufen davor, auf dem staubigen Boden. Dünne Katzen bahnen sich ihren Weg an Kinderjacken vorbei, an pinkfarbenen Frauenschuhen. Vor den Trümmern des Hauses sitzt eine weiße Taube. Daneben liegt eine Visitenkarte für ein Brautmodengeschäft. Hausaufgaben für Kinder, englische Vokabeln. W wie Watch steht dort. Schau! An einer Wand im Innern ist mit roter Farbe geschrieben, I want my scalps. Ich will meine Scalps. Der Journalist vom Guardian zeigt auf Hühner, die herumlaufen, und sagt, Details! Hinter dem Haus in einem ehemaligen Orangenhain zeigt Hauptmann Okashi auf ein Loch im Boden. Spielmann erklärt, dies sei ein Lüftungsschacht der Hamas. Alle Journalisten blicken einmal hinab. Man sieht nur ein schmales Loch im Schlamm. Höchstens ein Kind würde hindurchpassen. Ein Lüftungsschacht für das Tunnelsystem, sagt Spielmann. Irgendwo dort unten sind die Geiseln. Die Journalisten blicken sich in der toten Landschaft um. Irgendwo hier unter der Erde werden wohl noch 130 Menschen gefangen gehalten, darunter ein 10 Monate altes Baby, eine Holocaust-Überlebende und eine Frau, die von ihrem Sauerstoffgerät getrennt wurde. Wenn sie noch leben. Spielmann sagt, gerade sei niemand da unten in diesem Loch. Die Soldaten lassen Sprengstoff in einem Plastiksack hinab, bedecken das Loch mit einer alten Metalltür, die Journalisten verschanzen sich hinter einem Erdhügel. Kurze Zeit später fährt ein Dröhnen durch die Landschaft. Die Tür wird emporgeschleudert, eine Rauchsäule steigt auf. Dort drüben, Spielmann zeigt den Weg hinunter, hinter der schwarzen Rauchsäule, da sei Gaza Stadt. Dort fahre man jetzt hin. Historische Schaltkreise 17. Jerusalem. Am Freitag, dem 15. Juli, Anno Domini, im Jahre des Herrn, 1099, am Tage des Festes der Aussendung der Apostel, wie die Chronisten nicht zu bemerken versäumten, wurde Jerusalem nach fünfwöchiger Belagerung genommen. Der beziehungsreiche Tag und die beziehungsreiche neunte Stunde, in welcher unser Herr, Jesus Christus, es nicht verschmähte, für uns den Tod am Kreuzesholz zu leiden, steigerten Eifer und Mordgier zu höchsten Graden. Unter den ersten bei der Erstürmung waren Gottfried von Bouillon und Tancred, welche an diesem Tage solche Blutesmengen vergossen, dass es kaum glaubhaft ist. Zitiert nach Raimundus Agilensis, Historiae Francorum qui ceperunt Jerusalem. Die Verteidiger flohen von den Mauern durch die Stadt, und die Unsrigen folgten ihnen und trieben sie vor sich her, sie tötend und köpfend, bis zum Tempel Salomonis. Dort entstand ein solches Gemetzel, dass die Unseren bis zu den Knöcheln ihrer Füße im Blute der Feinde warteten. Nach einem anderen Augenzeugenbericht ging ihnen das Blut der Sarazenen bis an die Knie der Pferde. Graf Raimund durchkämmte die Stadt von der anderen Seite, von dem im Westen gelegenen Davidsturm aus, dessen Besatzung hatte er, von Habsucht verderbt, gegen ein ungeheures Lösegeld verschont und trieb und tötete die Sarazenen ebenfalls bis zum Tempel Salomos, in dem sie sich gesammelt hatten und den unseren nun über den ganzen Tag hin den wildesten Kampf lieferten, also dass der ganze Tempel von ihrem Blute durchströmt war. Nachdem die Heiden endlich überwunden, ergriffen die unseren Männer und Frauen im Tempel und töteten, wen sie wollten, und ließen leben, wen sie wollten. Fulcher von Schacht machte die ungeheuerliche Angabe, dass allein in der Al-Aqsa-Moschee an die 10.000 Menschen geköpft wurden. Vor dieser Ausbreitung des Christentums gab es kein Entrinnen. Weiber, die in betürmten Palästen und Gebäuden Zuflucht gesucht hatten, machten sie nieder mit der Schärfe des Schwertes. Kinder, Säuglinge noch, traten sie mit dem flachen Fuß den Müttern vom Busen und rissen sie aus den Wiegen, um sie sodann gegen Mauern oder Türschwellen zu schmettern und ihnen das Genick zu brechen. Andere schlachteten sie mit den Waffen hin, wieder andere erschlugen sie mit Steinen. Nicht Alter noch Geschlecht der Heiden ward verschont. Verschont wurden selbstredend auch die Juden nicht. Man verbrannte sie lebendig in ihrer Synagoge, in die sie sich geflüchtet hatten. Alles und alles erfüllten sie mit Blut. Und gewisslich war es ein gerechtes Urteil Gottes, dass die, so mit ihren abergläubischen Gebräuchen des Herrn Heiligtum entweiht und den gläubigen Völkern genommen hatten und entfremdet, es nun mit dem Verlust ihres eigenen Blutes sühnen und ihren Frevel mit dem Tode büßen mussten. Danach allgemeine Plünderung. Wenn einer sich ein Haus aufgebrochen hatte, so beanspruchte er es mit seinem gesamten Inventar nach dauerndem Recht und immer als sein eigen. Dies nämlich war vor der Einnahme der Stadt unter ihnen vereinbart worden. Es sollte ein jeder, was er sich nach der Erstürmung könne aneignen, unangefochten behalten dürfen, nach dem Besitzrecht für alle Zeit. Daher sie denn mit sonderlichem Fleiß die Stadt durchstreiften und die Hinmetzelung der Bürger noch dreister besorgten, über dem Eingang der Häuser aber hängten sie ihren Schild oder sonst eine Waffenart auf, den Nahenden zum Zeichen, nicht innezuhalten dort, sondern vorüberzugehen, da der Platz von anderen bereits besetzt sei. Zwischen 60.000 und 70.000 Menschen wurden am 15. Juli 1099 in Jerusalem von den Christen geschlachtet, Männer, Frauen, Kinder. Aus der arabischen Chronik des Abul-Fida Muqtasar Tariq al-Bashar. Und es war nicht nur der Anblick der Leichen, der zerhackten, entstellten, verstümmelten, welcher dem Beschauer bange werden ließ. Wahrhaft beklemmend wirkte auch das Bild der Sieger selbst, die vom Scheitel bis zur Sohle von Blute troffen, und ein Grauen packte alle, die ihnen begegneten. Noch ein halbes Jahr später, zu Weihnachten 1099, war der Verwesungsgeruch in und um Jerusalem so entsetzlich, dass wir uns Nase und Mund verhüllen mussten, wie der mitleidige Fulcher klagt. Und Eckhard von Audra hat festgehalten, dass noch im folgenden Sommer 11.000 in ganz Palästina die Luft vom Leichengestank verpestet war. Ich verlas einen Abschnitt aus dem Buch von Hans Wollschläger, Die bewaffneten Wallfahrten gen Jerusalem, Geschichte der Kreuzzüge. Im Treffen der Außenminister bekundete man sich der gegenseitigen Vernichtungsabsicht. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Die Nacht fällt, fällt die Hoffnung, sonst bräuchten wir die Nacht nicht. Aber wir fallen nicht zusammen. Ich fall woanders, sonst bräuchte ich die Nacht nicht. Du, du fällst. Du, du fällst. Du, du fällst. Wir fallen woanders. nicht mehr kann, legt es sich in die Prärie. Sonst bräuchte die Prärie kein Tier. Und die Sterne ziehen über das Land. Aber wir, wir, wir. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 4. bis zum 18. Dezember 2023. Thema Heuchelei im Gazakrieg. Ein Artikel von Carmela Negrete aus der Jungen Welt vom heutigen 29.11.2023. Business as usual in Spanien, trotz Aufschneiderei auf höchstem Niveau. Ministerpräsident Pedro Sánchez spielte letzte Woche den Diplomaten auf Friedensmission. Öffentlich bekannt wurde, dass er Jerusalem und Rafah besuchte und sich dabei mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sowie dem Premierminister der palästinensischen Nationalbehörde Mahmoud Abbas traf. Während des Besuchs sprach er davon, dass es an der Zeit sei, den Staat Palästina endlich anzuerkennen. Vor den Journalisten sagte er zu Netanyahu, dass die wahllose Tötung unschuldiger Zivilisten, darunter Tausende von Jungen und Mädchen, völlig inakzeptabel sei. Der israelische Außenminister rügte daraufhin Spaniens Botschafterin, Sánchez würde den Terrorismus unterstützen. Außenminister José Manuel Álvarez erklärte, die Anschuldigungen seien völlig falsch, fehl am Platz und inakzeptabel und ließ seinerseits die israelische Botschafterin antreten. Zunächst nicht öffentlich betont wurde, dass Sánchez währenddessen auch Waffendeals mit Israel schmiedete. Das deckte am Montag die Tageszeitung El Salto auf. Die spanische Armee kaufte zunächst über 1600 Spike LR-2-Raketen im Wert von knapp 290 Millionen Euro vom Unternehmen PAP Technos. Eine Waffe, die im Kampf in Gaza hinlänglich erprobt wurde. Der Deal wurde vor einem Jahr abgesprochen, musste jedoch noch abgeschlossen werden. Über die Konsequenzen dieser Käufe verlor Sanchez kein Wort. Und Spanien kauft nicht zum ersten Mal Rüstungsgüter von Israel. Bereits 2016 hatte das Land 3200 Spike-Raketen erworben. Trotz extremer Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen laufen die Geschäfte weiter. Auch mit Ländern, von denen Israel kritisiert wird, wie eben Spanien. In Sachen Russland sieht es mit Handel und Krieg da anders aus. Nach dem Motto, wir wissen, wer unsere Hurensöhne sind. Wintereinbruch nicht nur in der Ukraine und in Russland, sondern auch in Deutschland. Millionen Arme frieren. Das ist die Konsequenz der Heizpolitik der Ampelregierung. Statistisches Bundesamt legt Zahlen vor. Der Kanzler kündigt Ende der Strom- und Gaspreisbremsen an. Heizen ist teuer und das Geld bei immer mehr Menschen knapp. In der Folge sparen sich viele eine warme Wohnung und frieren daheim. Das Statistische Bundesamt Destatis meldete am Dienstag, dass im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Menschen in der Bundesrepublik in Haushalten lebten, die nach ihrer eigenen Einschätzung das eigene Zuhause wegen fehlender finanzieller Mittel nicht angemessen beheizen konnten. Die Zahl entsprach etwa 6,6% der bundesdeutschen Bevölkerung und bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Verdoppelung. Als Grund für den Anstieg nannten die Statistiker den Anstieg der Energiepreise nach Beginn des Ukraine-Krieges. Die vorgelegten Daten sind Ergebnisse der Europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen, EU-SILC. Dabei handelt es sich um die amtliche Hauptdatenquelle für die Messung von Armutsgefährdung und Lebensbedingungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Überdurchschnittlich sparten Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Singles am Heizen ihrer Wohnung. Die Haushalte der Alleinerziehenden nutzten mit 14,1% am stärksten diese Kürzungsmaßnahme. 9,7% der Haushalte mit zwei Erwachsenen und mindestens drei Kindern sowie 7,3% der Haushalte mit einer Person. Dabei war die Lage der Bundesrepublik verglichen mit anderen EU-Staaten nicht einmal die schlimmste. Mit 6,6% Bevölkerungsanteil, der am Heizen sparte, lag Deutschland unter dem EU-Durchschnitt von rund 9,3%. Laut Statistik gaben Menschen in Bulgarien mit 22,5% für 2022 am häufigsten an, ihre Wohnungen nicht angemessen zu heizen. In Zypern lag der Anteil bei 19,2%, in Griechenland bei 18,7%. Am wenigsten mussten die Finnen mit 1,4%, die Luxemburger mit 2,1% und die Slowenen mit 2,6% zu Hause frieren. Die Wiesbadener Statistiker wiesen in ihrer Mitteilung zur EU-SILC-Erhebung darauf hin, dass die Angaben zum Heizen im Ermessen der Befragten gelegen hätten. Es wurde nicht nach einer konkreten Wohnraumtemperatur gefragt. Derweil hat Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD das Ende der Strom- und Gaspreisbremsen zum Beginn des kommenden Jahres angekündigt. In einer Regierungserklärung zur Haushaltslage sagte er am Dienstag im Bundestag, es seien wieder Strom- und Gastarife verfügbar, die zwar über denen vor Beginn der Energiekrise lägen, aber unter den Obergrenzen der Preisbremsen. Außerdem seien die Gasspeicher so gut gefüllt, dass wir nicht mit plötzlichen Preissprüngen rechnen. Sollte sich Energie unerwartet dramatisch verteuern, sei die Bundesregierung in der Lage, kurzfristig zu handeln, so Scholz. Für Haushalte, die schon jetzt zu wenig Geld fürs Heizen haben, hatte er aber nichts zu bieten. Eine Meldung aus Washington. Es geht um die Schießwut, die Washington an den Tag legt. Weitere US-Militärhilfe für Kiew vereinbart. Republikaner blockieren Zusatzforderungen des US-Präsidenten und der spricht von direktem Krieg gegen Russland. Erstes Thema der Pressekonferenz im Weißen Haus am Mittwoch, dem 7. Dezember, waren die jüngsten Massenerschießungen, mindestens 4 Tote in Las Vegas am selben Tag und in Dallas am Sonntag. Es waren die Anschläge Nummer 37 und 38 dieses Ausmaßes in den USA 2023. Zwei mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022. Die Pressesprecherin des US-Präsidenten, Karine Jean-Pierre, nannte das unter Berufung auf Joseph Biden epidemisch. Der hatte in einer Presseerklärung mehr als 600 Schießereien, die etwa 40.000 Todesopfer forderten, für 2023 gezählt. Biden bemüht sich angeblich, diese Seuche innerhalb der USA einzudämmen, stößt aber auf die Weigerung der Republikaner, das Waffenrecht zu ändern. Ihnen wird an der US-Südgrenze zu wenig geschossen. Sehr ironisch, der Artikel von Herrn Arnold Schölzel. Der Artikel von Herrn Arnold Schölzel in der Jungen Welt am heutigen 8. Dezember 2023. Der Präsident achtet hingegen darauf, dass das Schießen mit US-Munition außerhalb der USA gesteigert wird. Nach einer Videokonsultation im Rahmen der G7 am Mittwoch, Nachmittag Ortszeit, in der erneut Militärhilfe für die Ukraine so lange wie nötig beschworen wurde, warnte er die Republikaner, seine Ergänzungsanfrage für nationale Sicherheit zu blockieren. Biden hatte diese am 19. Oktober verkündet und auf rund 100 Milliarden US-Dollar beziffert. Davon sollen etwa 61 Milliarden Dollar nach Kiew fließen, 14 Milliarden Dollar nach Israel, weitere Milliarden nach Taiwan sowie in die Bekämpfung von Migranten an der US-Südgrenze. Für Letzteres verlangen die Republikaner aber wesentlich mehr Mittel und blockieren deswegen den Rest. Am Dienstag war es im US-Senat bei einer Anhörung von Militärs zur Ukraine sogar zum Eklat gekommen, als laut dem demokratischen Mehrheitsführer Charles Schumer ein republikanischer Senator begonnen habe, einen der Generäle anzuschreien und zu fragen, warum sie nicht an der Grenze gewesen seien. Eine für die Sitzung geplante Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky war ohne Begründung abgesagt worden. Den kann mittlerweile niemand mehr riechen in Washington, zumindest bei den Republikanern. Biden holte nach diesem Vorfall am Mittwoch großes Erpressungsbesteck heraus und kündigte an, wenn Putin die Ukraine einnimmt, wird er dort nicht stehen bleiben. Wenn der Russe dann einen NATO-Verbündeten angreife, haben wir etwas, was wir nicht wollen und was wir heute nicht haben. Amerikanische Truppen, die gegen russische Truppen kämpfen. Bidens Widersacher beeindruckte das nicht. Am Mittwochabend blockierten sie im Senat die weitere Befassung mit seiner Ergänzungsanfrage. Ende des Jahres droht deswegen angeblich das Aus für US-Waffenlieferungen an die Ukraine. Biden hatte jedoch bereits vor der Abstimmung im Senat weitere Waffen auf den Weg gebracht. Am selben Tag fand in Washington der erste Tag einer Konferenz der Verteidigungsindustrien beider Länder statt, mit der laut Weißem Haus die Regierungen gemeinsam eine robuste und eigenständige ukrainische Verteidigungsindustrie aufbauen wollen. Für technische Zusammenarbeit gab es konkrete Beschlüsse. Kiew legte zugleich eine neue Liste von Rüstungsgütern vor und forderte unter anderem F-18 Hornet-Kampfflugzeuge, drei Drohnentypen und das Flugabwehrsystem THAAD. Noch am Mittwoch wurde Vollzug gemeldet. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin verkündete nach einem Treffen mit seinem Kiewer Amtskollegen Rustem Umjerov in Washington, die Ukraine erhalte weitere Rüstungshilfe im Wert von 175 Millionen US-Dollar. Massenerschießungen müssen sein, vorzugsweise an der US-Südgrenze und außerhalb. Presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Debbie Niemansland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. Zum Thema Spanien schreibt Frau Carmela Negrete in der Jungen Welt am 8.12. folgenden Artikel. Der letzte Tropfen, heißt es da. Podemos verlässt Linksbündnis Sumar im spanischen Parlament und widmet sich Oppositionsarbeit. Die spanische Regierung bekommt eine neue Oppositionspartei aus den eigenen Reihen. Am Dienstag hatte die linke Partei Podemos erklärt, dass sie die gemeinsame Fraktion mit dem Linksbündnis Sumar im Parlament verlässt. Sie hatte sich im letzten Juli dem Parteienbündnis angeschlossen und war mit diesem zur Wahl angetreten. Nun steht das Koalitionsabkommen in Frage und die Regierungsarbeit Spaniens wird schwieriger. Dennoch hat Podemos versichert, dass sie lediglich eine eigene Stimme zurückhaben will und die Partei für alle Maßnahmen abstimmen wird, die das Leben der Spanier verbessern sollen. Wir werden weiterhin das tun, was wir bisher gemacht haben, nämlich die Rechte der Gesellschaft zu erweitern und sicherzustellen, dass diese Rechte gewährleistet werden, erklärte die Sprecherin von Podemos, Isabel Isa Serra, am Donnerstag in einem Interview mit dem Fernsehsender TVE. Serra betonte, dass der Partei keine andere Wahl blieb. Podemos hätte in dieser Legislaturperiode nicht an den Parlamentsdebatten teilnehmen können, da die Sumar-Chefin sowie Vizepräsidentin und Arbeitsministerin Yolanda Díaz keinen Podemos-Minister zugelassen hatte. Angeblich sei nur eine Person für einen solchen Posten in Frage gekommen, nämlich der Ökonom Ignacio Nacho Álvarez. Allerdings wurde Álvarez nicht von Podemos selbst aufgestellt und schien offenbar nicht das Vertrauen der Parteiführung zu genießen. Nach einer internen Befragung, an der 31.000 der Mitglieder teilnahmen, entschied Podemos, eine unabhängige Haltung einzunehmen. Allerdings scheinen nicht alle innerhalb der Partei zufrieden mit der Entscheidung. 13 leitende Funktionäre der Partei in Katalonien sind zuletzt aus der Partei ausgetreten, ebenso der Chef der politischen Formation in Madrid, Jesús Santos Jimeno. Das zeigt, dass das Konstrukt Sumar durchaus Unterstützer hat. Denn Sumar-Chefin Díaz hatte alle möglichen Parteien vereint, um Spanien vor einer rechten Regierung der Volkspartei PP und der extrem rechten Vox zu bewahren. Jedoch mangelt es nun an dem, was an Podemos zu Anfang kritisiert wurde, nämlich interner Demokratie und einer stärkeren Anlehnung an die Sozialdemokratie. Díaz hat Funktionäre von kleinen, bisher unbedeutenden Parteien in wichtige Positionen gesetzt, wie den neuen Kulturminister Ernest Urtasun, der auch stellvertretender Vorsitzender der Fraktion Grüne EFA im EU-Parlament ist. Diese Nähe von Díaz zu den deutschen Grünen hat ebenfalls die Gemüter von Podemos und vielen Linken in Spanien angeheizt. Die Vereinte Linke und Podemos erwecken den Eindruck, ihre ursprünglichen Rollen in der spanischen Politik somit ausgewechselt zu haben. Podemos spricht dabei von einer Strategie von Sumar und der Vereinigten Linken, um sie aus ihrer Position als stärkere linke Kraft zu bewegen, was auch am Ende passiert ist. Nun hat die Kommunistische Partei mehr Abgeordnete im Kongress als Podemos. Das ist ein Ergebnis der Auswahl von Díaz, die laut der Chefin von Podemos die Wahllisten erstellt hat, ohne ein Wort mit dieser auszutauschen. Podemos befürchtet, als Teil der Regierung und Anhängsel der Sozialdemokraten ihr Profil und ihre Wählerschaft zu verlieren und begründet somit den Schritt aus Sumar auszuscheiden. Podemos erklärt den Schritt damit, dass ihre Chefin, Ione Belarra, nicht im Namen der Regierung über den Krieg in Israel sprechen dürfe. Der Krieg im Nahen Osten hatte zuletzt für ordentlich Zoff gesorgt. Podemos und Belarra sind entschieden gegen die rechtsextreme Regierung von Israel aufgetreten und bezeichnen deren Vorgehen in Gaza als Genozid. Belarra hat einen Brief initiiert, in dem gefordert wird, Netanyahu vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen und zu verurteilen. Dutzende andere Abgeordnete linker Parteien in Europa und Lateinamerika haben unterzeichnet. Die Koalition von Sumar ist da etwas leiser und hat nicht einmal gefordert, die Beziehungen zu Israel zu kappen, auch wenn ein großer Teil ihrer Mitglieder diese Sicht der Dinge teilen. Ich verlas einen Artikel von Frau Carmela Negrete, erschienen am 8.12.2023 in der Jungen Welt. Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Contrabanda! Andorra. 91.4 de la FM en Barcelona. Eine Nachricht aus dem Baskenland, Gora Borroka Feminista. Ein feministischer Generalstreik mobilisiert im Baskenland Zehntausende für ein kollektives öffentliches Sorgesystem. Es war ein Meilenstein in der baskischen Streikgeschichte. Nach über einem Jahr der Vorbereitung beteiligten sich am vergangenen Donnerstag Zehntausende Menschen am ersten feministischen Generalstreik. Organisiert wurde die Aktion von der feministischen Basisbewegung des Baskenlandes mit breiter Unterstützung eines Bündnisses aus Gewerkschaften, Parteien und sozialen Bewegungen. Nach offiziellen Angaben legte der Streik größere Teile des öffentlichen Nahverkehrs lahm. Viele Kindertagesstätten und Schulen blieben geschlossen. Im Morgengrauen begann der Streik mit unzähligen dezentralen Aktionen im ganzen Land. Mit Blockaden und Platzbesetzungen wurde zunächst der öffentliche Verkehr vielerorts vollständig zum Erliegen gebracht. Im Rahmen vielfältiger Kundgebungen, über den ganzen Tag verteilt, bekräftigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer wieder ihre Forderung nach einem Recht auf kollektive Sorge und ein kommunales öffentliches Pflegesystem. Es wird der Eindruck erweckt, dass die Familien und insbesondere die Frauen diejenigen sind, die die Pflegearbeit leisten müssen. Die öffentlichen Sozialdienste, die Pflege anbieten, sind sehr begrenzt. Außerdem werden diese wenigen Dienste von den Institutionen privatisiert, sagt eine Sprecherin der feministischen Bewegung im Gespräch mit der baskischen Zeitung Gara. Die Organisatoren warnten multinationale Konzerne und öffentliche Einrichtungen. Hört auf, mit unserem Leben Geschäfte zu machen. Zudem wurde in unzähligen Beiträgen im Laufe des Tages immer wieder deutlich, dass es der feministischen Bewegung um mehr als die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im öffentlichen Pflegesektor geht. Vielmehr erfasse der von der baskischen feministischen Bewegung vertretene Sorgebegriff von den zwischenmenschlichen Beziehungen bis hin zum Umgang mit der Natur sämtliche Lebensbereiche, erklärten Aktivistinnen und Aktivisten am Rande der Mobilisierung im Gespräch mit der Jungen Welt. Dies erkläre auch, warum Organisationen wie der Ökologische Bauernverband Echalde zu den Unterstützern der Mobilisierung gehörten. Zu den großen Abschlussdemonstrationen am späten Nachmittag zogen mehrere 10.000 Menschen im strömenden Regen, lautstark und kämpferisch, nicht nur durch die vier baskischen Provinzhauptstädte. Auch in Iruña, spanisch Pamplona, begannen die Proteste pünktlich. Das erste der Transparente wurde von Frauen getragen. Im Hintergrund waren die Fahnen der Gewerkschaften zu sehen, die meisten in lila. Kraftvolle Gesänge wie Huelga, Huelga, Huelga, Huelga General Feminista, Streik, Streik, feministischer Generalstreik und Gora Borroka Feminista, es lebe der feministische Kampf, sollten die Manifestation begleiten. In vielen Redebeiträgen wurde auf die unzähligen Frauen hingewiesen, die am Streik aufgrund von institutionellen, politischen, rechtlichen und sozialem Rassismus nicht teilnehmen konnten. Der größte Teil häuslicher Pflegearbeit wird im Baskenland von Arbeiterinnen aus dem globalen Süden übernommen. Viele von ihnen, meist ohne legalen Aufenthaltsstatus, schuften unter menschenverachtenden Arbeitsbedingungen. Für sie gilt es, mitzustreiken. Auf der Abschlusskundgebung am Abend in Donostia San Sebastian wurde angekündigt, dass das, was wir heute erlebt haben, hier nicht zu Ende ist. Denn wir haben noch einen langen Weg vor uns und es wird noch viele weitere Meilensteine wie heute geben müssen. Betont wurde, wie wichtig es sei, Netzwerke zu knüpfen und Allianzen zwischen Frauen zu bilden. Trotz der hohen Streikquote konnte der Betrieb des öffentlichen baskischen Gesundheitsdienstes Osakidetza aufrechterhalten werden. Das war von der Organisation aber so gewollt. In den größeren Industriebetrieben wie in den VW-Werken in Iruña und Vitoria-Gasteiz kam es zu vorübergehenden Arbeitsniederlegungen. Hier unterstützten die vorwiegend männlichen Belegschaften mit ihrem Ausstand die Aktionen des feministischen Streiks. Dies war im Vorfeld auf außerordentlichen Gewerkschaftskonferenzen mit großen Mehrheiten beschlossen worden. Ich verlas einen Artikel von Herrn Jan Tillmans, der am 8.12.2023 in der Jungen Welt erschien. Gora Borroka Feminista. Es lebe der feministische Kampf. Wieder im Nimmensland. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 4. bis zum 18. Dezember 2023. Thema Wassermangel in Katalonien. Katalonien trocknet buchstäblich aus. Der Wassermangel wird allmählich dramatisch. Die Behörden kündigen seit Monaten schon einschneidende Maßnahmen an, beginnend mit einer stufenweisen Rationierung des Wasserkonsums für Bürger und Institutionen. Es gibt drei Gründe für den Wassermangel. Einmal der ausbleibende Regen. So war 2023 bisher das Jahr mit den geringsten Niederschlägen seit Messung der Regenfälle. Daneben der exzessive Wasserkonsum der touristischen Infrastruktur wie Hotels, Schwimmbäder, Swimmingpools, Bewässerung im Agrarbereich natürlich, sowie defekte Infrastruktur in den Wasserleitungen. das ist der dritte Grund, defekte Infrastruktur. Nun lässt die Generalitat de Catalunya gerade die Infrastruktur des Rio Besos-Flusses verbessern für gut 100 Millionen Euro. Gleichzeitig begannen die Arbeiten in den Häfen von Barcelona und Tarragona für das Andocken von riesigen Trinkwasserschiffen. Sollte sich die Wasserlage nämlich bis März kommenden Jahres nicht verbessern, so die Generalitat, werde man Trinkwasser auf Schiffen für die Bevölkerung herbeischaffen müssen. Zwei Schiffe täglich mit 60.000 Kubikmetern Trinkwasser sollen dann im Hafen von Barcelona einlaufen. Vieles erinnert an das Notpanorama des Jahres 2008, als die Stauseen mit den Trinkwasserreserven bei nur 27,8% Pegelstand lagen. Heute sind wir schon bei 18%, das heißt Alarmstufe 1. Thema Abzocke. Abzocke beim Straßenbahnbetrieb von Barcelona. Das Modell der Betriebskonzessionsvergabe für den Tram, den sogenannten Tramstraßenverkehr hier in Barcelona, ist außerordentlich rentabel. Achtung, für die privaten Betreiberfirmen, aber ein Verlustgeschäft für die Stadt Barcelona. Das heißt für die Menschen, die das bezahlen. Das stellte jetzt die Sindicatura de Cuentas, eine Art Rechnungshofbehörde, in ihrem jüngsten Bericht über die ATM, das ist die Autoridad del Transporte Metropolitani, fest. Für beide privaten Betreibergesellschaften, Trambesos und Trambas. Schuld an deren Abzockemodell sind die Verträge, die von Politikern und privaten Geschäftemachern vor Jahren abgeschlossen wurden, die den Herrschaften Gewinnspannen, Achtung, von bis zu 28,6% garantieren, während die Stadt, also die Steuerzahler, alle Kosten und Risiken tragen. Das heißt, wenn es Verlustgeschäfte gibt, bekommen sie trotzdem ihren Gewinn und das Ganze wird aus der Staatskasse dann ausgeglichen. Tolles Modell von Abzocke. Wohnhölle Barcelona. Am vergangenen Donnerstag, dem 30.11., räumte die Polizei die sogenannte Ruine im Viertel Bonanova. Es handelt sich hier um zwei Gebäude, El Cubo und La Ruina, die seit 2016 bzw. 2019 besetzt waren. Die Hausbesetzer hatten sich im Gebäude verschanzt und die 300 Mossos de Squadra Polizisten mit Würfen von Gegenständen empfangen. Die Okupa-Szene hatte im Vorfeld ein brennendes Stadtviertel versprochen, falls geräumt werden sollte. Es wurde geräumt. Der Kiez wird brennen, so ein Sprecher der Okupa-Szene. Doch es passierte so gut wie nichts. Ganz anders sieht der Präsident des Anwohnervereins, Josep Maria Lopez, die Situation. Man habe seit Jahren Probleme mit der angespannten Sicherheitslage rund um den Cubo und die Ruine. Es sei Zeit, dass endlich geräumt werde, so der Präsident. Die Anwohner verlangen von der Stadt, dass in die geräumten Gebäude ein Gesundheitszentrum, ein sogenanntes CAP, installiert werden soll. Die Besetzer dagegen formierten sich am Nachmittag zu Protesten und Aktionen des Widerstands gegen die Räumung und die Hausräumungen insgesamt in der Stadt. Verschiedene Mietersyndikate und Barcelona Anarchista unter ihnen. Vereinzelte Kollektive und Angehörige von Mietersyndikaten hatten über Contrabanda FM zu Protesten gegen die Räumungen aufgerufen. Die rechtslastige bis faschistische Desokupa-Organisation hatte vor den Wahlen im vergangenen Sommer Stunk gegen die besetzten Häuser organisiert und Neonazis von Vox angekarrt, um die Polemik um die Ruine am Bonanova-Platz politisch für die Rechte auszubeuten. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Katalanisches Labyrinth, erster Teil. Die Staatsanwaltschaft fordert zwischen 8 und 27 Jahren Gefängnisstrafe für die 12 sogenannten CDRs, die unter Terrorismusanklage stehen. CDR oder CDR sind die Comités de Defensa de la República, also die Verteidigungskomitees der Republik, der hypothetischen Republik wohlgemerkt. Den Angeklagten wird der Besitz bzw. das Herstellen von Sprengstoff und die Vorbereitung von Terroranschlägen zur Last gelegt. In der Anklageschrift ist von der Gruppe Equipo de Respuesta Táctica, ERT, die Rede, der die Angeklagten angehören sollen. Eine radikale Zelle innerhalb der Separatismusbewegung, die die Loslösung Kataloniens von Spanien mit Gewalt und Sprengstoff erreichen wolle. Nun gibt es allerdings ein Problem. Die Regierung unter Pedro Sánchez plant, die Angeklagten mit in das Amnestiegesetz zu nehmen, das gerade in Genf zwischen Puigdemont und Regierungsvertretern ausgehandelt wird. Die Fragen, die sich hier stellen, sind vielfältig. Ist die spanische Justiz noch unabhängig, wenn die Regierung über ihren Kopf hinweg Gesetze zur Freisprechung von Angeklagten in einem laufenden Verfahren erlässt? Wären Terroranschläge Teil einer Amnestie? Wäre das verfassungskonform? Wäre es nicht ein Verstoß gegen die Gewaltenteilung im Staate? Wie wird der Europäische Gerichtshof sich äußern? Hinter den Kulissen wird schon ordentlich geschachert und gezogen. In ihrer Anklageschrift fordert die Staatsanwaltschaft 27 Jahre Knast für 8 Mitglieder der sogenannten Terrorzelle ERT, 3 Frauen und 5 Männer. 3 Straftatbestände werden ihnen vorgeworfen. Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Besitz, Beschaffung und Herstellung von Sprengstoff und Aktionen der Zerstörung. Für die 4 übrigen Mitglieder fordert die Schrift des Anklägers 8 Jahre Haft wegen Komplizenschaft. Zu den Plänen der Gruppe habe, so die Anklage, die Besetzung des katalanischen Regionalparlaments gehört. 2 Geheimlabore zum Bombenbau habe man ausgemacht. Die Polizeioperation ERT läuft unter der Bezeichnung Operation Judas, Operation Judas. Die rechtskatalanistische Junts unter Puigdemont fordert, die angeklagten ERT-Mitglieder mit in das mögliche zukünftige Amnestiegesetz zu nehmen. Motortown Barcelona. Die Stadt Barcelona sucht jetzt nach einer Lösung für das Motorrad- und Motorrollerproblem in der Stadt. Denn Barcelona ist die Stadt in Europa mit den meisten Motorrädern. Achtung, 270.000 gibt es hier. Das ist eine irre hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass Barcelona eine relativ kleine Fläche hat. 9-mal weniger zum Beispiel als Berlin. Seit Jahren versuchen die Behörden, das Problem der Straßen- und Plätze versperrenden Motorräder und Motorroller und Mopeds zu lösen, etwa durch Bußgeldkampagnen und Abstellverbote. Bisher vergeblich. 89.000 offizielle Parkplätze für Motorräder sind auf den Bürgersteigen eingezeichnet bzw. ausgewiesen. Nachbarschafts- und Anwohnerorganisationen und Vereine fordern eine Lösung vom Rathaus. Generelles Verbot etwa des Parkens auf Bürgersteigen, eine Übergangszeit und das Bereitstellen für Abstellfläche für Motorräder in den neu gewonnenen Grün- und Blauzonen, die den Autos weggenommen werden sollen. Genis Dominguez vom Eixample Respira, das Eixample-Viertel atmet, so könnte man die Bürgerinitiative erklären, sagt, dass man endlich den Artikel 40.2 der Parkverordnung zurücknimmt, der das Parken auf Bürgersteigen erlaubt, was zum großen Ärger der Anwohner auch die lästigen Elektroroller mit einschließt. Dominguez sagt, es fehlt der Wille der Politik und ihrer Parteien, sich mit dem Thema bzw. den Motorradfahrern in der Stadt anzulegen. Katalanisches Labyrinth 2. Jetzt ist die Identität des sogenannten Verificadors bekannt geworden. Es handelt sich um den El Salvadoreño Francisco Galindo Vélez, einen international bekannten Vermittler, der schon für die UNO bei Konflikten zwischen Regierungen und Guerillagruppen oder bei der Beilegung von Menschenrechtskonflikten beteiligt war. So war der 1955 geborene Vélez 2005 bei den Verhandlungen in der Flüchtlingsfrage zwischen der Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan und Afghanistan anwesend. Verificador, Verificator, bedeutet im internationalen Recht aber nicht gleich Vermittler. Ein Verificator ist eher eine Art Zeuge für die exakte Einhaltung von ausgehandelten Maßnahmen und Schritten zur Konfliktbeseitigung. Er überwacht das Ganze. dass dieser Mann jetzt allerdings bei den Geheimverhandlungen in Genf zwischen der spanischen Regierung und den Rechtsseparatisten von Junts unter Puigdemont verifizieren soll, weist wahrhaft groteske Züge auf und lässt die spanische Regierung in keinem guten Licht erscheinen. Die Lawine von legalen und juristischen Streitfragen und Problemen, die auf die Regierung Sanchez zweifellos zurollen wird, verspricht keine ruhige Zukunft und ist gleichzeitig ein gigantisches Ablenkungsmanöver von den wahren Problemen der spanischen Gesellschaft und des Landes. Armut, prekäre Arbeitsverhältnisse, kaputtgespartes Gesundheitssystem, zunehmende Gewalt gegen Frauen, desaströse Verhältnisse auf dem Wohnungsmarkt. Niemandsland, 91.4 FM, Barcelona, Kontrabanda FM, ja! Barcelona, Niemandsland, Kontrabanda 91.4 FM. Barcelona, Stadt der Hunde. Die Stadt Barcelona wird ab dem 18. Dezember 2023 Hundebesitzer, die ihre Hunde nicht an der Leine führen, mit bis zu 300 Euro Strafgeld belegen. Am vergangenen 23. November wurde das entsprechende Dekret im Rathaus verabschiedet. Barcelona besitzt 225 spezielle Freiräume für Hunde, von denen 116 exklusiv für Hunde bestimmt sind. 109 sogenannte Hundeauslaufzonen sind auch für das allgemeine Publikum geöffnet. Freilaufende Hunde auf Kinderspielplätzen werden für die Besitzer bald sehr teuer. 2.400 Euro Bußgeld. 180.000 Hunde sind offiziell bei den entsprechenden Behörden der Stadt registriert. Barcelona. Ein ruhiger Tag, hier im Zentrum von Barcelona in der Reina Amalia. Die Temperaturen sind leicht frisch, aber trotzdem haben wir einen hellen Tag. Es ist ein blauer Himmel. Außentemperaturen liegen bei 12 bis 14 Grad. Weihnachtsbeleuchtung in schwierigen Zeiten. Ausgerechnet auf dem Boulevard mit den meisten Luxusgeschäften, Mode, Juwelen etc., setzte Bürgermeister Jaume Colboni am vergangenen 23. November die Weihnachtsstraßenbeleuchtung in Szene. Vom Paseo de Gracia ist die Rede. Im Gegensatz hierzu standen die Beleuchtungsaktionen der vergangenen Jahre unter der vorherigen Bürgermeisterin Ada Colau, die in den traditionellen Kiezen mit bescheideneren Leuchtelementen den Weihnachtsrummel einzuleiten pflegte. Nun haben wir die insgesamt sehr geschmackvollen Lichter von 17.30 Uhr bis 23 Uhr beziehungsweise am Wochenende bis 1 Uhr in der Nacht in den Straßen brennen und leuchten. Viel Spaß beim Spazierengehen. Katalanisches Labyrinth, zweiter Teil. Bei zwei Dritteln der spanischen Bürgerinnen und Bürger stößt das von der Regierung Sanchez angestrebte Amnestiegesetz für die katalanischen Separatistenführer auf klare Ablehnung. Auch unter den eigenen Wählern von Sanchez und seiner PSOE-Partei herrscht große Uneinigkeit über ein Amnestiegesetz. 40,5% der eigenen PSOE-Wähler sind dagegen. Diese Zahlen veröffentlichte vergangene Woche das GESOP-Meinungsforschungsinstitut Gabinete de Estudis Sociales Opinión Pública para Prensa Ibérica, so heißt das Ding. 65,9% lehnen das Amnestiegesetz ab. Nur 26,7% sprechen sich dafür aus. Das heißt also, gegen die Mehrheit der Bürger und die Mehrheitsmeinung der Bürger regieren. Viel Spaß, PSOE. Alcaldía de Noche. Nachtbürgermeisterei könnte man das nennen. So heißt das Pilotprojekt, das die Stadt Barcelona als erste spanische Stadt zur Bewältigung von Streit und Konflikten, die durch nächtliche Freizeitaktivitäten entstehen, in Gang setzen will. Natürlich geht es hier an erster Stelle um Lärmbelästigung durch Kneipen und Fun-People-Partygänger, eine Belästigung, der die Anwohner ausgesetzt sind. Sie steht hier im Fokus. Man setze hier auf Dialog, wie schon zu Zeiten der Kommuns im Rathaus. Wie das konkret vor Ort aussehen soll, wird noch nicht genau erklärt, doch wolle man Sicherheit und Zusammenleben im Freizeitvergnügungs-Gaststättenbereich für alle erträglicher gestalten. Dafür sei der Nachtbürgermeister da. Barcelona, Kulturhauptstadt. Der im September geschlossene Milano Jazz Club an der Ronda de la Universidad erlebt bald seine unverhoffte Wiederauferstehung. Name und Konzept werden in die Calle de Casanova verlegt. Ramon Laregola, der Besitzer, Mitbegründer des Milano Jazz Clubs und Konzertveranstalter, hat ein Abkommen mit der Libreria Byron in der Casanova 32 getroffen, um den Club dort neu zu eröffnen. Die Einrichtung mit roten Plüschsesseln, Flügel, Schlagzeug, Musikanlage ist schon rüber verlegt worden. Der Milano Jazz Club hat das verdient, so Laregola. Wir denken, dass wir den Geist des Clubs retten können und dem Jazz in Barcelona eine seiner Bühnen erhalten können. Die Buchhandlung Libreria Byron besitzt aufgrund des vom Rathaus geförderten Programms Cultura Viva eine Lizenz für Aufführungen und Musikveranstaltungen. Gute Nachricht also für alle Jazzfans. Wohnhölle Barcelona, zweiter Teil. Eine weitere verheerende Auswirkung der katastrophalen Lage auf dem Wohnmarkt ist das zunehmende Angebot von sogenannten Mikropisos, das heißt Mikrowohnungen. Schon der Name sagt alles. Winzige Nischen für Bett, Schrank, Kloschüssel und ein Kocheckchen. Diese Nischen sind meist in Häusern, zwischen Türen oder auf dem Dach, in kleinen Schuppen abgerungene kleine Wohnfläche zwischen Dachgärten und in Hausfluren. Gelegenheit im Borneviertel, Dachwohnung 18 Quadratmeter, 105.000 Euro. Oder 15 Quadratmeter, 140.000 Euro. So kann man lesen, diese kleinen Nischen werden angeboten als normalen Wohnraum. Dabei wird nicht erwähnt, wie viel von diesen Winzstübchen nutzbare Wohnfläche ist. Oft haben diese Ställe nicht einmal die Cédula de Habilidad, also die Wohnraumerlaubnis. Doch immer mehr Agenturen machen mit solchen Schlafnischen ihren Reibach, wobei sie die bedrückende Not der Mieter ausnutzen. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. 5 Männer wurden am vergangenen Montag von den Mossos d'Esquadra verhaftet, die unter dem dringenden Verdacht stehen, eine Bande von Einbrechern zu bilden. Die Bande ging nach der sogenannten Alucinaje vor, das heißt, ein geklautes Auto wird mit Vollgas in ein Schaufenster gefahren und dann wird in Rekordzeit das Luxusgeschäft ausgeräumt. Bevorzugte Objekte, teure Markenkleidung natürlich und Schmuck, Uhren und Juwelen. Einer der Verhafteten war laut Polizeiangaben bereits zu Beginn 2022 an einem Alucinaje-Einbruch im Dior-Laden auf dem Paseo de Gracia beteiligt. 8 Raubeinbrüche wurden von der Bande 2022 begangen. Die Polizei habe genug Beweismaterial, um die Bande für Jahre dingfest zu machen. In my country, Christmas is a crime. Und die letzte Meldung betrifft den Club der Clubs, den FC Barça. Es herrscht Zuschauermangel auf dem Montjuïc. Der FC Barça verzeichnet bei seinen Heimspielen im Olympiastadion auf dem Montjuïc einen spürbaren Zuschauerrückgang. 5 Gründe, warum die Barça-Socios dem Olympiastadion fernbleiben, titelt die Tageszeitung El Periódico am 17. Dezember. Der Club mache sich allmählich Sorgen wegen der mangelnden Unterstützung durch seine Fans. Der erste Grund sei die geringere Zahl an Sitzplätzen. Es gibt nur noch 49.472, im Gegensatz zum jetzt wegen Umbaus geschlossenen Camp Nou mit über 80.000 Sitzplätzen. Der zweite Grund seien die überteuerten Eintrittskarten. Die lagen zum Beispiel beim letzten Spitzenspiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Barça zwischen 85 und 209 Euro. So viel musste man abdrücken, wie gesagt, um das Spitzenspiel am vergangenen Spieltag zu sehen. Der dritte Grund sei die Formkrise und das schlechte Spiel der Mannschaft unter Xabi Hernández. Viertens, so heißt es, gäbe es eine mangelnde Kommunikation des Vereinsvorstands zu den Mitgliedern. So haben 63.000 Mitglieder dieses Mal keine Saisonkarte gekauft. Und der letzte Grund sei ein Mangel an attraktiven Gegnern, etwa im vergangenen Jahr wegen des Ausscheidens des FC Barça aus der Champions League. Und hier enden die Barcelona-Nachrichten. Yo! Kino im Niemandsland. Ich war mit einem Freund im Comedia-Kino. Das liegt oben an der Ecke Paseo de Gracia, Gran Via, und hat einen riesigen Saal für einen riesigen Film natürlich gedacht. Napoleon. Der Spielfilm von Ridley Scott. Ein Historiendrama, das Napoleon Bonaparte darstellt, wobei der besondere Fokus auf der Beziehung zu Joséphine de Beauharnais gelegt wird. So sagt es die offizielle Beschreibung des Films. Die US-amerikanische und britische Koproduktion wurde am 14. November 2023 in Paris im Salle Pleyel uraufgeführt und hatte am 22. November 2023 Kinopremiere in Großbritannien, den USA, aber auch hier in Spanien. Die Ausstrahlung durch den Streamingdienst Apple TV Plus ist geplant. Ein paar Worte zur Handlung und zu den technischen Daten. Also wie gesagt, Produktionsland USA, Vereinigtes Königreich, Originalsprache Englisch, da muss man sich auch einmal dran gewöhnen, wenn da die Marseillaise gesungen wird und alle Kommandorufe auf Englisch passieren und solche Geschichten. Der Film ist relativ lang, 158 Minuten, und der Meister natürlich, Ridley Scott, der Mann braucht nichts mehr zu beweisen, er hat alles bewiesen. Und man erwartet natürlich jetzt sehr viel von ihm. Und die Erwartungen werden zum großen Teil, aber leider auch nur teilweise erfüllt. Ich werde später darauf eingehen. Ich habe uns zum Sieg in Toulon geführt. Wie ist Ihr Name? Napoleon. Hat sich der Lauf meines Lebens gerade geändert? Napoleon? Ein paar Worte zur Handlung. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert. Vor dem Hintergrund seiner abhängig machenden und unbeständigen Liebesbeziehung zur Kaiserin Josephine dokumentiert der Film Napoleons Aufstieg zur Macht. Auch geht der Film auf wichtige Schlachten in Napoleons Karriere ein, etwa bei Toulon, Austerlitz, Borodino und Waterloo. Der Film beleuchtet in Schlaglichtern eine Reihe von wichtigen Ereignissen in chronologischer Reihenfolge, die dem Zuschauer stets mit Untertiteln angekündigt werden. Also eine Art Vorführkabinett und in diesem Sinne auch bester Schulfunk. Erstmal geht's los mit der Französischen Revolution 1789. Da fliegt einem direkt der Kopf von Marie Antoinette in den Korb, beziehungsweise dem Zuschauer entgegen. Die blonde Trophäe, die Haartrophäe, wird dann schaurig und blutverschmiert den Massen in den Himmel über Paris gehalten. Sehr schaurig inszeniert. Dann die Belagerung von Toulon, wo dem Mann, dem kleinen Korporal, das Pferd unter dem Hintern weggeschossen wird. Ich bin zu groß im Bestand. Aber die Mächtigen betrachten mich nur als ein Schwert. Ich schlage vor, dass Sie den Thron besteigen. Als König. Dann die Zeit der Terrorherrschaft 1794, dann die Hochzeit mit Josephine 1796, dann der Ägyptenfeldzug 1798, der Staatsstreich des 18. Brumaire 1799, Kaiserkrönung 1804, Schlacht bei Austerlitz 1805, Frieden von Tilsit 1807 und so geht es immer weiter und immer weiter. Es gibt die Heirat mit Marie-Louise von Österreich 1810, Napoleon Franz Bonaparte 1811 wird geboren, der Russlandfeldzug 1812 natürlich, mitsamt der Schlacht von Borodino und dem französischen Rückzug aus Russland, sehr schaurig inszeniert. Napoleons erstes Exil auf Elba 1814-15, seine Rückkehr und die Herrschaft der 100 Tage mitsamt der Schlacht bei Waterloo 1815 und schließlich das zweite und endgültige Exil auf St. Helena und der Tod Napoleons im Jahr 1821. I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do. So, das war ein schneller Durchritt durch die ganze Geschichte Napoleons und der Napoleonischen Kriege. Ein paar Worte zu der Besetzung des Films. Da ist zuerst einmal Joaquin Phoenix als Napoleon Bonaparte, Vanessa Kirby, die spielt die Kaiserin Josephine Beauharnais. Dann haben wir Ludivine Sanier, die spielt Teresa Cabarrus. Tahar Rahim, der spielt Paul Barras. Dann gibt es wichtige Figuren wie den König Ludwig, der wird von Ian McNeice gespielt. Dann Lucien Bonaparte, der wird von Matthew Needham gespielt. Zar Alexander von Edouard Philippe Bonin. Dann tauchen da natürlich auch jede Menge historische Figuren auf, wie Marie Antoinette von Österreich-Lothringen. Die wird von Catherine Walker gespielt, die Königin. Nicht vergessen, Marie-Louise von Österreich, Anne Morn. Und der Polizeiminister Joseph Fouché, den stellt John Hutchinson dar. Und auch Robespierre taucht da kurz auf, von Sam Trohan gespielt. Gut. Kommen wir zum zweiten Teil meiner Filmbesprechung, und zwar zur Kritik. Musik. Ganz Europa vereint seine Kräfte gegen mich. Was wird passieren, wenn du nicht gewinnst? Über Ridley Scott brauche ich nicht viel zu sagen. Der Mann hat nichts mehr zu beweisen. Er hat alles bewiesen. Er hat großartige Filme gemacht. Alien, Gladiator, die brauche ich nicht alle aufzuzählen. Die Fans wissen das. Meine Eindrücke zum Film. Zuerst einmal großes Kino, überwältigend. Wie gesagt, einerseits großes Kolossalkino, das die Zuschauer klein und kleiner werden lässt in all den gewaltigen Landschaften und Truppenaufmärschen. Da sinkt man doch gerne im Sessel, im Kinosessel zurück und lässt sich hineinziehen in die Schlachten. Dann wiederum geht es ins intime Privatleben, ins Kämmerlein, wo das Liebespaar Napoleon und Josephine seine Wonnen und Qualen auslebt. Auch da werden wir Zeugen. Mir hat der Film insgesamt gefallen, aber ich muss einige Abstriche machen, vielleicht sogar sehr viele. Ein Napoleon wird da vorgeführt, der oft seltsam unbelebt wirkt, so als wäre er gar nicht recht bei der Sache. Ich weiß nicht, ob der Joaquin Phoenix da keine große Lust hatte, aber wie gesagt, das ist mein Eindruck. Wie nebenbei vollführt Joaquin Phoenix seine Marshals und auch seine Ehepflichten. Krieg als Schlachtfeld und Ehe als Schlachtfeld liegen oft seltsam eng beieinander oder nebeneinander. Und da wandelt er manchmal wie teilnahmlos durch die Landschaft. Auch Frau Kirby als Josephine lässt mich nicht in Schwärmen geraten. Die Dame wirkt platt, zerfahren und am Ende zerrissen als Opfer der Staatsräson. Aber eben auch hier, glaube ich, ein seltsames Unbeteiligtsein zu erkennen, was mir nicht ganz einleuchtet. Es ist, als fehlen den Figuren Leidenschaft, Pfeffer, Blut, Präsenz auf der Leinwand. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Was einem zum Beispiel bei Gladiator für die handelnden Figuren einnimmt, etwa das wechselvolle Schicksal des römischen Generals, den Russell Crowe, genial verkörpert, wo Phoenix den perversen Kaiser Commodus spielt, gelingt es bei Napoleon nicht annähernd, die Figuren einem nahe zu bringen. Oft meint man, auf die Illustrationen eines gut gemachten Geschichtsbuches zu blicken. Die sechs großen Schlachten, die der Film abdecken will, ich hatte sie vorhin aufgezählt, zeigen einem auch nicht ansatzweise, worin das Feldherrentalent und die Genialität Napoleons eigentlich bestanden haben mag. Der Film weigert sich hartnäckig, die Zuschauer ein wenig zu orientieren, etwa durch Aufmarschpläne und Karten zu zeigen, wie und wo die Truppen aufgestellt sind und wie die Schlacht eigentlich verläuft und sich entwickelt. Stattdessen bekommt man ein Gemetzel nach dem anderen serviert und fragt sich nachher, warum denn nun die einen und nicht die anderen gewonnen haben. Es leuchtet einem da nichts ein. Außer dass Pferde und Kanonen und Menschen und Festungsmauern durch die Luft fliegen. Noch etwas sehr Wichtiges. Die Tatsache, dass nach der Französischen Revolution in Frankreich eine Art Volksarmee entstand, die mit neuen, modernen Kriegstaktiken in die Schlacht zog, während die alten europäischen Mächte das starre ins Feld marschieren der Kanonenfuttersoldaten weiterhin praktizierten und behielten, all das zeigt der Film nicht. Schade. Vielleicht wird man aber in der 4-Stunden-Fassung davon etwas mitbekommen, die bald erscheinen wird. Wie gesagt, Ridley Scott hat einen Director's Cut gemacht und hat den Film auf 2,5 Stunden zusammengekürzt. Und da bekommt man einen Bilderbogen und einen Reigen von Szenen zu sehen, die interessant sind, die einen streckenweise auch als Zuschauer begeistern. Aber eben, eine runde Sache ist dieser Film nicht. Trotzdem sehenswert, anschauen und dann mit Freundinnen, Freunden und Leuten darüber diskutieren und auch natürlich ein oder das andere Buch über die wahre Geschichte lesen. Jo, das war's für heute. Ich verabschiede mich aus dem Niemandsland. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Weihnachten steht vor der Tür. Es wird eventuell noch eine Weihnachtssendung geben vor Weihnachten. Es kommt darauf an, ob ich das schaffe, vor der Reise oder nicht. Und ich wünsche Ihnen also eine wunderschöne Zeit. Eine friedliche Zeit, gehen Sie aber trotzdem protestieren gegen den Krieg und gegen die Gemeinheiten, die die Herrschaften uns tagtäglich servieren. Agur, adeo, tschüss. chaos and the chaos in the streets. We must make an example, or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? In Kalk, noch ungelöscht. In Eisenbrei. In Salz, Salpeter, Phosphorgluten. In dem Urin von rossigen Eselsstuten. In Schlangengift und in Altweiberspei. In Hundeschiss. Und Wasser aus den Badewannen, in Wolfsmilch, Ochsengalle und Latrinenflut. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In eines Katers Hirn, der nicht mehr fischt. Im Geifer, der aus den Gebissen der tollen Hunde träuft, mit Affenpiss vermischt. In Stacheln, einem Igel ausgerissen. Im Regenfass drin schon die Würmer schwimmen. Krepierte Ratten und der grüne Schleim von Pilzen, die des Nachts wie Feuer glimmen in Pferderotz. Und auch in heißem Leim. In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. In dem Gefäß drin alles reingerät, was so ein Medikus herausholt aus dem schwieren Gedärm an Eiter und verpestetem Sekret. In Salben, die sie in den Schlitz sich schmieren, die Hurenmenscher, um sich kalt zu halten. In all dem Schmodder, der zurückbleibt, in den Spitzen und den Spalten. Wer hätte nicht durch solchen Schied hindurch gemusst? In diesem Saft soll man die Lästerzungen schmoren. Meine Herren, packt all die sauberen Sachen, gehen Sie in den verfaulten Kürbis nicht hinein, in eure Hosen. Um den Bottich voll zu machen, gebt auch den Arschgeruch von einem Schwein hinein und hat's 4 Wochen lang gegoren. In diesem Saft sollen eure Lästerzungen schmoren.